Das Froschteichgespenst. Und nicht vergessen, das ist ein Froschrennen. Die Fellfreunde hatten sich ein neues Spiel ausgedacht. Nicht laufen, es wird nur gehüpft. Ja, hübsch gemacht. Wie ein Frosch. Also dann, auf die Plätze, fertig. Los! Alle hüpften los. Über die Wiese und auf das Ziel zu, das Ryder aufgebaut hatte. Alles lief gut, bis Zuma im Gras einen Gummiknochen entdeckte und sofort stehen blieb. Ein Quietschespielzeug? Einfach Wahnsinn! Aber da hatten ihn die anderen bereits über den Haufen gerannt. Nur Marshall hüpfte immer noch, sprang über seine Freunde hinweg und landete im Ziel. Ich hab gewonnen! Es ist spät geworden. Es wird Zeit, ins Bett zu hüpfen, Freunde. Alex, Everest und Herr Pfeffer verbrachten diese Nacht im Wald beim Zelten. Sie saßen um ein loderndes Lagerfeuer herum und erzählten sich Geschichten. Also, wenn ihr mal eure Brote hoch oben im Baum findet, euer Zelt umgekippt ist oder Tannenzapfen im Kakao schwimmen, dann war es vielleicht der Wind. Vielleicht hattet ihr aber auch Besuch vom gruseligen Froschteichgespenst. Tut mir leid, vielleicht war meine Lagerfeuergeschichte zu gruselig. Für mich nicht. Ja, Gruselgeschichten sind total spannend, Opa. War das das Froschteichgespenst? Nein, mein Bauch sagt nur gerade, dass er sehr hungrig ist. Wenn das so ist, mache ich schnell was zu essen. Als der Mond am Himmel stand und alle satt waren, kuschelte sich Everest auf ihre Decke und Alex und sein Opa krochen ins Zelt. Alex war ziemlich müde, aber er konnte einfach nicht einschlafen. Psst! Hey Everest, was war das? Keine Sorge, Alex, das ist eine Eule. Psst! Hey Everest, was war das? Das ist nur eine Grille, die zirpt. Psst! Hey Everest! Das Geräusch kenne ich. Das ist Opa, der schnarcht. Aber das nicht. Alex horchte in die Dunkelheit. Und auch Everest stellte die Ohren auf. Ich kenne die Geräusche aller Tiere in diesem Wald. Aber das habe ich noch nie gehört. Warum seid ihr immer noch auf? Da war ein gruseliges Geräusch. Es klang wie... etwas sehr Unheimliches. Ich glaube, das kommt vom Teich. Könnte es vielleicht... das Froschteichgespenst sein? Und wo kamen all die kleinen Frösche denn her, die plötzlich an ihnen vorbeiliefen? Wenn die kleinen Frösche von ihrem Teich weghüpfen, sollten wir nachsehen, warum. Also machten sich die drei auf den Weg zum Froschteich. Das ist bestimmt das Gespenst aus Opas Geschichte. Alex, du weißt doch, dass es keine Gespenster gibt. Sie sind nur Einbildungen wie Monster, Kobolde und... Am Ufer leuchteten große, rote Augen. Es ist das Froschteichgespenst! Doch da waren die Augen schon wieder verschwunden. Wo ist es? Keine Ahnung, aber wir rufen besser die Paw Patrol. Ryder schlief schon tief und fest, als sein Pawpad sich meldete. Hallo, Herr Pfeffer, was ist los? Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, aber wir zelten im Wald und irgendwas macht komische Geräusche. Es hat die kleinen Frösche aus ihrem Teich verscheucht. Wir wollten nachsehen und auf einmal waren da gruselige Augen. Das war das Froschteichgespenst. Alex, es gibt keine Gespenster. Wir kommen und finden heraus, was es wirklich ist. Kein Geräusch zu gruselig, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Im Nu waren die Fellfreunde hellwach, sprangen aus ihren Hundehütten und stürmten zum Fahrstuhl hinüber. Nur Marshall nicht. Der hüpfte. Du bist schon wieder der Erste? Ich bin ein ganz guter Hüpfer, wie ein Frosch. Der Fahrstuhl brachte sie hinauf in die Zentrale. Und die Hunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr mitten in der Nacht gekommen seid. Herr Pfeffer, Alex und Everest zelten und haben ein gruseliges Geräusch am Froschteich gehört. Gruselig? Sie wollten nachsehen und haben in der Dunkelheit leuchtende Augen gesehen, die plötzlich wieder weg waren. Oh, was könnte es gewesen sein? Ich weiß es nicht, aber es hat die kleinen Frösche verschreckt, die im Teich leben. Wir müssen herausfinden, was es ist. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspiel und Chase. Du musst mit deiner Nachtsichtbrille das Gebiet rund um den Froschteich nach Hinweisen absuchen. Das ist ein Fall für Geheimspion und Chase. Und Everest. Dich brauchen wir auch. Du suchst den Wald mit deinem Schneemobil nach geheimnisvollen Wesen ab. Weg von zu Hause kenne ich mich aus. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rocky, Zuma, Sky, Rubble und Marshall blieben in der Zentrale, während Chase die Rutsche hinunterrutschte und Ryder sich an der langen Stange hinabließ. Unten angekommen, stieg Ryder auf sein Quad und Chase in sein Polizeiauto, während Everest im Wald ihr Schneemobil startklar machte. Die Freunde trafen sich auf der Lichtung, gleich neben dem Zelt. Die Paw Patrol ist da! Die finden das Gespenst! Ah! Oder was das gespenstische Geräusch macht. Keine Sorge, das kriegen wir raus. Everest, du durchsuchst den Wald. Chase und ich fahren zum Teich. Alles klar, Ryder. Siehst du was, Chase? Die Scheinwerfer der Fahrzeuge erhellten die stockdunkle Nacht. Ich sehe den Teich, aber keine Gespenster. Everest, hast du was gefunden? Nein. Wenn hier irgendein Gespenst ist, dann hat es sich versteckt. Oder es ist unsichtbar. Aber... Was ist das? Da war doch etwas. Fußspuren. Los, folgen wir ihnen. Die Spuren führten direkt zum Teich. Vielleicht gibt's doch ein Gespenst. Achu! Und ich bin allergisch dagegen. Da! Ein Schatten huschte durch die Nacht. Everest, wir haben am Teich etwas gesichtet. Es kommt direkt auf dich zu. Und es wurde immer schneller. Ja, ich sehe das Gespenst. Gespenst? Es ist in den Teich gefallen. Taschenlampe! Eine Gestalt wurde sichtbar. Es war... Bürgermeister Besserwisser? Ja, ich bin's. Mit seinen Chaoskätzchen, die in dem fahrenden Katzenkorb am Ufer hockten. Steht dich da wie angewurzelt, ich versinke. Hilfe! Geht sofort los. Wurfhaken! Everest zog gerade den klitschnassen Bürgermeister aus dem Wasser, als Herr Pfeffer und Alex angelaufen kamen. Und? Habt ihr das Gespenst? Ja, es war nur Bürgermeister Besserwisser. Puh, was habt ihr denn gedacht? Es gibt überhaupt keine Gespenster, weil Gespenster nur ausgedacht sind. Herr Bürgermeister, warum sind Sie eigentlich mitten in der Nacht im Wald? Ich war auf einer Wanderung. Aber warum wandern Sie denn im Dunkeln? Mit einem Eimer? Eimer? Was für ein Eimer? Der Eimer saß auf seinem Kopf. Also das ist mein neuer Wanderhut. Ja, aber jetzt muss ich meine Kätzchen wieder nach Hause bringen. Es ist jetzt Schlafenszeit. Gute Nacht. Und weg war er. Doch die nächtlichen Aufregungen waren noch nicht vorbei. Frau Bürgermeisterin? Entschuldige, dass ich so spät anrufe. Aber Henrietta und ich haben seltsame Geräusche gehört. Sie kommen aus dem Tulpenbeet. Wir haben nachgesehen und... Das ganze Beet war voller grüner Tiere. Die kleinen Frösche. Sie hatten so große Angst, sie sind bis in die Stadt gehüpft. Die ganze Abenteuerbucht ist voll mit kleinen Fröschen. Sie waren wirklich überall. Wir können sie zum Teich zurückbringen, jetzt da es kein Gespenst gibt. Gute Idee. Lasst uns losfahren. Gut, dass ihr da seid, Ryder. Bürgermeisterin Gutherz wartete mit Henrietta vor dem Rathaus, als die Paw Patrol angefahren kam. Die kleinen Fröschlein müssen langsam ins Bett. In den Teich. Chase, vielleicht erwischst du sie mit dem Netz. Netz! Na komm, Fröschlein! Everest half dem Polizeihund dabei, die Frösche ins Netz zu treiben. Wir bringen euch wieder nach Hause. Aber so leicht war das nicht. Oh nein, sie sind so klein, sie schlüpfen durch mein Netz. Und sie machen Wetthüpfen zurück in mein Tulpenbeet. Wetthüpfen? Das bringt mich auf eine Idee. Ryder griff nach seinem Pawpad. Marshall, wir müssen die Frösche aus der Abenteuerbucht weglocken. Ich bin der Wuff-Wuff-Quark-Rettungshund. Marshall beeilte sich, so sehr er nur konnte. Danke, dass du gekommen bist. Du musst so hüpfen wie beim Froschrennen. Vielleicht schaffst du es, dass die Frösche dir folgen. Alles klar. Quack, quack. Marshall war wirklich ein sehr guter Hüpfer. Quack, quack, quack, quack. Er schafft es. Folgt dem Hüpfer, kleine Frösche. Quack, quack, auf zum Teich. Sogar das weiße Huhn der Bürgermeisterin wollte hinterher. Schön hier geblieben, Henrietta. Wir beide hüpfen jetzt ins Bett. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Begleitet von der Paw Patrol lockte Marshall die kleinen Frösche geradewegs zum Teich. Marshall hat die Hüpfer nach Hause gebracht. Wo Alex und Herr Pfeffer warteten. Aber was leuchtete da vor ihnen in der Dunkelheit? Jetzt sind es zwei Froschteichgespenster. Ich hab gedacht, der Bürgermeister war das Gespenst. Ich löse das Rätsel ein für alle Mal. Ruh, Taschenlampe! Chase richtete den Lichtschein genau auf die unheimlichen roten Augen am Rand des Teiches. Und zum Vorschein kamen mehrere große grüne Tiere. Diese unheimlichen Geräusche kommen weder vom Gespenst noch vom Bürgermeister. Sie stammen von großen Fröschen. Ochsenfrösche, aber in diesem Teich leben keine. Wo sind sie hergekommen? Die Freunde trauten ihren Augen nicht. Bürgermeister Besserwisser? Was tat der denn schon wieder hier? Und warum hatte er wieder den Eimer dabei? Aber was machen Sie denn mit den Ochsenfröschen? Also ich bin wieder wandern gewesen und, na gut, erwischt. Da ich bei Ihrem Quaken nicht schlafen kann, habe ich Sie hierher gebracht. Darum habe ich das Geräusch nicht erkannt. Sie sind in der Nachbarstadt zu Hause. Und dahin bringen wir Sie zurück. Schnell hielt Ryder den Ochsenfröschen den Eimer hin und die sprangen erleichtert hinein. Auch die, die bereits im Wasser waren. Ich bringe sie zurück in die Nachbarstadt. Wir können auch gern zusammenfahren. Aber erst einmal verstaute Everest den Eimer mit den Tieren sicher in ihrem Schneemobil, während Bürgermeister Besserwisser sich mürrisch auf seinen fahrenden Katzenkorb schwang. Das wird bestimmt eine sehr lange und sehr laute Fahrt. Jetzt trauten sich auch die kleinen Frösche zurück ins Wasser. Quack, quack, ihr habt den Teich wieder für euch. Und ich hoffe, es kommt keiner gehüpft, der euch verscheucht. Danke, dass ihr die Frösche gerettet habt. Und dass ihr das Gespensterrätsel gelöst habt. Haben wir gern gemacht. Wenn wieder mal ein Gespenst am Froschteich lauert, ein Quack reicht. Bürgermeister Besserwisser bekam in dieser Nacht kein Auge zu. Oh, nicht schon wieder. Kätzchen, stellt das grauenvolle Quaken der Ochsenfrösche ab. Kätzchen? Aber die quakten mit den Fröschen bereits um die Wette. Oh nein, das ist doch nicht wahr. Und die Fellfreunde? Die freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.